Friedrich, ich bin stinksauer. Das kann ich gut verstehen, Lucky. Du müsstest jetzt fragen, warum konkret? Ja, ich bin aber, also Empathie ist bei mir. In der letzten Folge unseres kleinen Podcasts, die gerade mal 5 Jahre, also vor kurzem, die Welt schien noch in Ordnung. In dieser Folge hast du Rudi Carrell, Harald Schmidt und Jan Böhmermann als Arschloch bezeichnet. Mhm. Mit der Folge nichts. Hm. Dann muss Campino nur einmal beim Echo in einer Laudatio auf Wasser Jan Böhmermann als Arschloch bezeichnen und schon kriegt der Spiegel Online Schlagzeilen. Sogar die DB Mobil Titelgeschichte diesen Monat. Was machen wir falsch? Oder anders gefragt, was machen wir richtig? Ja, also wir können das vielleicht noch vertonen und sagen, das ist die B-Seite von Marionette von Söhne Mannheims. Also das Marketing bei Skandal, was Trump, Xavier Naidoo, Jan Böhmermann und jetzt auch Campino verbindet und eint. Wenn ich schon keine Songs schreibe, die indiziert werden, kann ich ja Interviews geben, die auch nicht indiziert werden. War ja früher mal auch so eine Methode, dass du regelmäßig einen Titel auf dem Album haben musstest, dass das indiziert wird, sodass alle drüber reden. Lucky und Fred. Hey, hier ist der Podcast. Lucky und Fred in trauter Zweisamkeit hier in der Dachstube in Dortmund-Barob. Wir freuen uns auf enorm interessante Themen. Genau. Anders als in der letzten Folge von mir vorhergesagt, ist Donald Trump immer noch US-Präsident. Ja, aber jetzt Tag, aber wirklich langsam im Stadium. Man weiß nicht mehr, wie lange. Jeden Tag neue Geschichte bei Spiegel Online, wie das Impeachment richtig funktioniert. Da schwingt Vorfreude mit. Aber ich glaube, die werden sich 4 Jahre lang diese Speisekarte angucken und nichts bestellen. Trumps kleine Welttournee, also so Nahe Osten und Europa, lief ja extrem erfolgreich, wenn es darum geht, Bilder eines offensichtlich komplett geistesgestörten Mannes in die Welt zu setzen und daraus Memes zu entwickeln. Mhm. Ja, und wir reden nicht über seine Politik, ne? Wir reden darüber, dass Melania seine Hand weggeschlagen haben soll. Der Händedruck mit Macron, was das für ein Akt, also die Resistance in Frankreich ist immer da, sogar beim Händeschütteln, wie das mit ihm und Merkel gewesen ist. Wir reden nicht über die Politik, die diese Blase um ihn herum macht, sondern es funktioniert, das Maskottchenprinzip, ne? Wir gucken alle auf ihn und der kaspert da rum und haut einen Witz nach dem anderen raus. Und einen Tweet. Und was dann tatsächlich die grobe Linie der amerikanischen Außenpolitik ist, ja, letztlich sich ein bisschen mit Russland zu verbünden, um eine Aggressionslinie gegenüber China zu finden und dabei zu sagen, ja, die Europäer können uns doch mal, darüber reden wir weniger. Ich habe gestern durch Zufall Elvis Costello Two Little Hitlers gehört. Mhm. Two Little Hitlers gonna fight it out till one little Hitler does the other ones will. Fand ich extrem gut. Nicht schlecht. Es ist aber gar nicht neu, ne? Nee, es ist sehr alt. Er hat's gesehen, er hat's vorher, ja. Der Elvis. Ja, wir müssen über diese ganzen merkwürdigen Männer in dieser Welt reden. Hm. Über Trump, über Putin und Erdogan. Über Erdogan ganz besonders. Haben wir in der letzten Folge nicht gemacht, jetzt wird's langsam Zeit. Ja. Wir müssen noch kurz über Ilham Aliyev sprechen. Das ist der Präsident Aserbaidschans. Präsident ist, ja, er ist bei... Also wie man unter Hundefreunden sagt, Besitzer, Abrichter und Führer. Ja, also es gibt immer wieder Wahlen in Aserbaidschan, deren Legitimität jetzt angezweifelt werden können. Aber eine schöne Folklore eigentlich. Ja, offiziell ist er Präsident dieses Landes, wie es schon sein Vater war. Mhm. Und sein Sohn, nein, sein Schwiegersohn hat doch die Halbzeitpause beim ESC gestaltet. Richtig. Ja. Also it all runs in the family, wie man so schön sagt. Und der hat jetzt beim Versuch, zwischen diesen ganzen anderen Irren Despoten in dieser Welt nochmal aufzuscheinen, hat er seine Frau zur ständigen Vizepräsidentin ernannt. Ständig, also Lifetime Award. Erhöht er damit nicht doch schon ein bisschen den Druck, dass seine Freundin das Essen vergiftet? Es ist schade, Frage, dass ich das jetzt bei der Gelegenheit von dir erfahre, weil ich muss sagen, die publizistische Strategie dahinter ist an mir schiefgegangen. Ich habe es gar nicht mit. Also du musst heute als Despot schon anders auslöffeln. Ja. Ne? Damals reichte das noch, das Land des schwarzen Goldes beim ESC zum Schauplatz zu machen. Und Land dann des redet Feuers. Die Welt darüber. Und jetzt, ja, mein Gott, der macht halt seine Frau zur Vizepräsidentin. Das ist ja auch wieder lame im Vergleich zu Trump zum Beispiel. Ja, oder zu Erdogan. Da ist die Frauenrolle ein bisschen unterentwickelt. Wer weiß, wer unter diesem Kopftuch steckt. Sein Schwiegersohn, der singen möchte, man weiß es nicht. Ist die Türkei noch eine Demokratie? Ist die Türkei noch verlässlicher Bündnispartner? Hätte die Türkei jemals Bündnispartner werden sollen? Oder um eine Frage zu stellen, die Angela Merkel wirklich interessiert, kriege ich es hin, dass Erdogan sein Referendum über die Todesstrafe so pünktlich in die heiße Phase des deutschen Wahlkampfs platziert, dass ich sagen kann, ich bin Angela Rütte und ich zeige jetzt mal klare Kante gegen böse Türkendespoten und gewinne damit die Wahl. Dass sie jetzt schon sagt, also Referendum kommt überhaupt nicht in die Tüte, da schwingt Sehnsucht mit. Auch schon wieder einige Monate her, schon was komplett vergessen, die große Auseinandersetzung zwischen der Türkei und den Niederlanden, wo man jetzt auch gedacht hätte, das sind jetzt zwei Länder, Fußball-Europameisterschaft, okay, Halbfinale, aber dass jetzt hier große diplomatische Verwerfungen drohen bis hin zu, vielleicht setzen wir Waffen ein, kam jetzt auch überraschend. Ja, bisschen. Ich glaube, dass in der Spitze war es ja, dass Erdogan dann sagte, also kein Europäer soll sich mehr sicher auf der Straße fühlen. Das war der direkte Gewaltaufruf, hat nicht so richtig funktioniert. Ich finde, es ist dann tatsächlich auch der Deal zwischen, das darf man mit Blick auf die Niederlande noch auf die Türkei eigentlich nicht sagen. Es gibt einen schönen Titel von Elvis Costello, Two Little Hitlers, wo die sagen, Mensch, wir haben beide eine wichtige Wahl voraus. Erdogan sein Verfassungsreferendum und Rütte seine nationalen Parlamentswahlen. Und beide haben durch den Konflikt die gewonnen. Und danach sagst du, ja, brauche ich ja jetzt nicht mehr den Konflikt. Und ich denke, das ist das Kalkül Merkel, dass sie weiß, im Ernstfall kann der Erdogan ihr die Wahl gewinnen, was sie jetzt gar nicht mehr braucht. Ne? Ja. Also es geht jetzt eigentlich darum, für Martin Schulz einen außenpolitischen Konflikt zwischen der SPD und der Türkei zu finden oder einem anderen Despoten. Ich glaube aber, Aserbaidschan wird nicht rocken. Martin Schulz sieht Baku kritisch, da macht die Bild-Zeitung mit auf. Dann müssen wir sprechen über Deniz Yücel, der seit über 100 Tagen in der Türkei in Isolationshaft sitzt. Ja, das ist vielleicht die Stelle, wo man Böhmermann-Bashing machen könnte, weil das ist jetzt nicht mehr Convenience-Protest, wo ich mit einem satten ZDF-Honorar sage, mein Anwalt haut mich raus, schau schon mal über die Moderation und danach kann ich immer schauen wie ein Märtyrer der Meinungsfreiheit, sondern Yücel bezahlt seinen Mut mit einer Katastrophe, mit einer Beschädigung seiner Biografie. Mal davon ab, das hat sicher auch für Jan Böhmermann nicht leicht war, in diesem Hagel zu stehen. Ich kann nicht, das hat auch meinen Respekt. Aber eigentlich ist es ist komisch, weil wir dann an dieser Ziegenficker-Affäre unglaublich vehement und monatelang diskutiert haben, wie das wohl alles so ist mit der Meinungsfreiheit auf einem sehr hohen und sehr freiheitlichen Niveau in unserem Land, in Deutschland. Verbesserung immer möglich. Und diese Yücel-Nummer ist mehr oder minder eine Soli-Nummer unter Kollegen. Da glaube ich nicht, dass wenn du beim Kaufland das Mikro an die Kühltheke hältst und fragst zwischen Pommes und Tiefkühlspinat, was denken sie über den Fall Yücel, dass so viel zu hören kriegst. Aber sorgt für interessante Koalitionen auch in Deutschland zwischen dem Springer Verlag und der Taz, die ja jetzt schon so ein bisschen auch immer voneinander gelebt haben, aber die jetzt Schulter an Schulter für den Kollegen bzw. ehemaligen Kollegen einstehen und trommeln. Ja. Und dann auch, was ich dann wirklich schon wieder positiv finde in diesem ganzen Irrsinn, man sieht dann irgendwie, ja, wir können noch so viele Meinungsverschiedenheiten haben, aber es gibt dann doch deutlich mehr, was uns eint untereinander und wir sind halt für Pressefreiheit und wir sind für Meinungsfreiheit und sowas. Gut, man kann jetzt die Bild-Zeitung da vielleicht nochmal so ein bisschen abklammern. Ja, das ist natürlich auch eine publizistische Strategie schon seit einiger Zeit bei der Bild-Zeitung, sich selber als Trutzburg der Meinungsfreiheit zu positionieren, damit auch die klassischen Medien von Süddeutsche FAZ, also sozusagen der Christian Wulff Schlachtermeisterverband, sich da unter dem Schild der Meinungsfreiheit zu versammeln. Why not? Sie müssen damit ja für Inhalte eintreten, die sie selber nicht immer vertreten haben. Das schmückt die. Die Taz hat ja immer noch diesen Kai-Diekmann-Pimmel an der Fassade, die zum Springerhaus ausgerichtet ist und kauft sich jetzt einfach ein neues Haus, weil dieses Kunstwerk als Kunstwerk mit Rechten versehen ist. Die wollten es super gerne abmachen, die fanden es eigentlich schon, als sie es gemacht haben, scheiße. Ja, aber dann verkaufst du halt das Haus mit dem Kunstwerk und gucken, wer das kauft. Ich finde, man sollte auch nie vergessen, dass dieser Herr Erdogan im Jahr 2012 Preisträger des sogenannten Steiger Awards. Ist das dieses Ding in Bochum, wo sich alle blamieren, auch Herr Steinbrück? Richtig, also cool. Lass mich kurz ausholen. Der Steiger Award ist organisiert von Sascha Hellen, einem, ich glaube, die richtige Bezeichnung ist Impresario. Also, Impresario. Impresario, also so einem Typen. Lude. macht irgendwie hauptberuflich organisiert prominente Menschen, die dann bei irgendwelchen Veranstaltungen sprechen. Mhm. Und also wenn es was zu essen gibt, nennt man es Gabelstapler, sonst Hochstapler. Ne? Ich überlasse die ganzen Wertungen dir und deinen. Das war jetzt mehr eine nüchterne Einschätzung von. Und dieser Sascha Hellen hat also jahrelang den Steiger Award, benannt nach dem Steiger, also dem Ranghöchsten im Bergbau, organisiert, der irgendwie, also es ist quasi sowas wie die Goldene Kamera oder der Bambi, aber ohne Verlagshaus dahinter. Und also irgendwelche Leute, die gerade Zeit hatten und Geld brauchten, kommen dann vorbei und holen sich Preise ab. Königin Silvia. Das ist das Hör-zu-Prinzip, dass die inzwischen glauben, wenn irgendjemand anruft und sei es auch nur der Praktikant von Klaas und Joko, na ja, du kriegst auch einen Preis. Ja, und der organisiert halt diesen Steiger Award, inzwischen abgewandert aus Bochum. Es gab ein bisschen schlechte Presse und Diskussionen, nachdem halt dieses Per Steinbrück Stadtwerke, Auditorium Talk, 30.000 Euro. Was der Auftakt der Wahlniederlage 2013 war, ne? Ja, richtig. Auch Sascha Hellen. Respekt. Deswegen. Martin Schulz geht schon nicht mehr ans Telefon. Bochumer Vorwahl. Deswegen ist es immer anders hin. Ja. Cool. Und 2012 sollte Recep Tayyip Erdogan den Preis in der Kategorie Europa bekommen. Wegen 100 Jahre deutsch-türkische Völkerverständigung und sowas. Mhm. Es gab größere Diskussionen. Es gab in Bochum eine Demonstration von, ich glaube, mehr als 30.000 Kurden. Hm. Was auch medial eher so untergegangen ist. Also einmal das Ruhrstadion vollgemacht und gegen Erdogan protestiert, aber war irgendwie nicht so schlagzeilenwürdig. Und Herr Erdogan konnte dann leider am Tag der Preisverleihung überraschend doch nicht kommen, weil man muss jetzt sagen, praktischerweise gerade ein türkischer Militärhubschrauber in Afghanistan abgestürzt war. Und Da musste er aufräumen gehen. Genau. Ich nehme einen Besen und fliege nach Kabul. Und dann hieß es also, Erdogan kommt nicht und kriegt den Preis nicht. Er steht aber immer noch auf der Liste der Preisträger. Ja. Und meine Versuche bei Sascha Hellen herauszufinden, ob der jetzt versehentlich auf dieser Liste steht. Wäre es eine Option, dass man irgendwie als Kassiber oder in einem aufgefeilten Graubrot diesen Preis zu Deniz Yücel bringt? Und dann sagt Erdogan, kann ihn sich jetzt im eigenen Knast abholen. Ich rufe gleich mal Sascha Hellen an. Vielleicht geht er doch noch irgendwann ans Telefon. Aber nicht mehr im Bochum. Was mir dann auch wieder eingefallen ist bei diesen ganzen Diskussionen um die Türkei. Die Türkei ist ja auch seit 2013 nicht mehr beim ESC dabei, weil sie auch da sagte, uns gefällt das nicht, dass hier immer die andere gewinnen. Ja, also ungefähr, ja. Ja, nicht schade. Also ich meine, schade für türkische Künstler, dass sie jetzt keine Lieder in Schweden kaufen können. Ansonsten, gut, ich respektiere, dass du da engagiert bist, Lucky. Ich fand Urban grandios wieder dieses Jahr. Also man wühlte sich und fraß sich mit der Frittengabel durch manchen Milchreisberg hindurch, um zu sagen, mal gucken, wie er den nächsten Titel absaut, liebevoll ansagt. Und wir haben 3 Punkte bekommen aus Irland. Ich verdächtige meine Frau. Wir haben 6 Punkte bekommen insgesamt. Es gab ja noch 3 aus dem Schweizer Publikum. Ich finde dieses neue Voting, echt. Also erstens die nationalen, hallo, ich nehme das jetzt zum Vorwand, einmal im Leben auf der ganzen Welt zu sagen, was für ein geiles Kleid die 3 Jungs anhaben und was für eine marvelous Show ihr da macht und so. Und dann haben sie ja noch 3 Punkte gesagt früher. Also 12., 10., ne Quatsch, 1., 2., 3. Platz, 12., 10., 9 Punkte. 8. Keine Details. So, jetzt dadurch, dass sie nur noch den jeweiligen Sieger angeben, kriegt der Teil, wo sie sich bei den Jungs für die super Show bedanken oder auch noch erklären, aus welchen interessanten gesetzgeberischen Gründen in Israel ein Sender abgewickelt wird. Das kriegt ein völliges Übergewicht und dann hast du ein Ergebnis, wo es schon spitz auf Knopf steht und dann kommt Deus ex machina aus den Wolken, ein Zuschauervote, schmeißt alles um und das war's. Und dann hat einer von diesen, ich verdächtige persönlich, das Buch Der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Wenn du den Maulwurf da siehst und dieses Häufchen auf seinem Kopf, dann hast du die Silhouette von diesen ganzen Herrendutträgern, die als Kinder mit diesem Buch misshandelt worden sind. Da ist eine Kausalkette, ja, weil die alle mal selber dieser Maulwurf sein wollen und sich deswegen, ich stehe da drüber persönlich, ich würde es nie machen, so ein Dutt. Und ja, ich glaube, es waren 5 Herren-Dutträger und die haben das unter sich ausgemacht. Und der Verblasenste hat gewonnen und hat dann auch schön arrogant gesagt, es ist alles scheiße hier, außer meinem Lied. Ich bin die Kunst, ihr seid doof. Fandst du das arrogant? Also ich verstehe, dass das irgendwie falsch rüberkommen konnte in dem Moment, aber eigentlich fand ich es auch schön und also, aber ich verstehe, dass das irgendwie in der Situation komisch wirken konnte. Ja, ich glaube, dass mit 17 Jahren wäre ich ein bisschen überfordert gewesen. Aber klar ist auch, das Lied war im Moment seiner Wahl vergessen. Ja, aber es war schön, also bis dahin. Also, es war ein schöner Abend. Nächstes Jahr Lissabon. Ja. Also denk doch auch mal an mich. Kiew war auch schön. Also das muss man wirklich sagen, der Job macht schon Spaß, auch unter touristischen Aspekten. Der Lucky ist nämlich, wie nennt man das, der Spannmann, der erste Offizier? Assistant Commentator. Assistant Commentator. Von wunderbaren Peter Urban. Der auch hier zwischendurch uns dazwischen grätscht und irgendwelche Dinge sagt. Könnte er jetzt mal machen. Hey Peter. Innenpolitik. Eine Frage in die Rommel-Kaserne. Haben Sie bei Ihnen eigentlich Wehrmachtsbezug? Ist das jetzt eigentlich die Erwin-Rommel-Kaserne oder gibt es auch eine für seinen Sohn, den Manfred, den ehemaligen Stuttgarter Oberbürgermeister? Der ja immer durch humanistische Aktionen wie im Tod hört alles auf, man darf Bader und Meinhof auf einem christlichen Friedhof begraben, gesagt und durchgesetzt hat. Und Rommel selber, ja, ich bin kein Historiker, der ist ja irgendwie, manche würden ihn ja am liebsten im Widerstand zurechnen, auch. Aber da fängt die Scheiße schon an, die braune Scheiße bei der Bundeswehr. Ja, kannst du die Geschichte nochmal kurz zusammenfassen? Es war die ganze Geschichte seit 45. Es gab diesen Bundeswehrsoldaten, der sich ausgegeben hatte als Flüchtling. Damit auch durchgekommen ist beim BAMF, auf einen Übersetzer getroffen ist, der wohl des Übersetzens insoweit unkundig war, dass er gar nicht gemerkt hat, dass er keinem Originalsprachler gegenüber saß, beschieden wurde von einem Bundeswehrsoldaten, der von der Bundeswehr ans BAMF ausgeliehen war und nun also sozusagen Schläfer war und bei Gelegenheit offenbar, so ist jedenfalls die bisherige Rekonstruktion, einen Terroranschlag zu begehen, der dann eben dieser Asylbewerberbiografie zugeordnet würde und dann wiederum Rechten die Gelegenheit geben würde, zu sagen, da seht das mal wieder, noch ein Asylbewerber, der einen Terroranschlag verübt. Mir fehlt ein bisschen der Link dazu, dass angeblich ja der Zünder der Bombe des Anschlags auf den BVB-Bus aus militärischen Quellen stammte, dass das noch mal nicht von Freddy Röckenhaus in der Süddeutschen. Die hieß ja früher Deutsche Zeitung und jetzt wird sie nur noch auf der Südtribüne gelesen. Deswegen heißt sie jetzt die Süd und dann klein drunter Deutsche Zeitung. Aber ich glaube, der Paganini der Abschweifung, wie man den wunderbaren Harry Rowold nannte, müsste jetzt hier, wenn er nicht vorübergehend in einer anderen Gegend beruflich tätig wäre, einschreiten und sagen, Küppersbusch fresse, der Lukas hatte nach dem der Traditionspflege in der Bundeswehr gefragt. Ich bin nicht gedient, ich war nicht da. Ich auch nicht. Okay. T2. Ja. Gibt es eigentlich eine Traditionspflege beim Zivildienst? Gibt es das Bundesamt für den Zivildienst noch? Wäre jetzt meine nächste Frage. Weil es gibt ja nicht mehr Peter Hinze. Ja. Der Chef war und kein Schlechter. Aber also tatsächlich, was ist aus dem Bundesamt für den Zivildienst geworden? Was ist aus den Menschen geworden, die da arbeiten? Kann man die nicht für die... In Schweden und Norwegen hat man die Wehrpflicht wieder eingeführt. Die war da auch ausgesetzt. In den bekannten militaristischen Hochburgen nationalistischer Staaten. Und die sagen, okay, wir ziehen jedes Jahr 100.000 junge Leute. Dann kriegst du einen Brief, Frau oder Mann, egal. Das finde ich auch schon mal ganz gut, dass nicht Frau Merkel und Frau von der Leyen nur Jungs befehlen, haltet doch mal den Bauch für einen schönen Darmdurchschuss hin. Und dann beantwortest du diesen Brief und schreibst, ja, finde Schweden super oder Norwegen muss verteidigt werden. Und sagst, eher nicht so mein Ding. Und in einem mehrstufigen Frageverfahren filtriert man dann in Schweden zum Beispiel aus 100.000 pro Jahrgang 4.000 neue Rekruten raus. Das heißt, da weiß die Armee dann, wen sie geholt hat. Sie kann auch ein bisschen dealen, kann sagen, Mensch, das Abitur oder ein angefangenes Studium und gerade in der Fachrichtung brauchen wir jemanden. Und außerdem haben wir uns deine Biografie angeguckt und wir fragen dich nochmal deutlich, bist du ein neurechter Schwede oder geht es dir mehr darum, unser demokratisches Gemeinwohl zu verteidigen? In Norwegen geht es dann noch einher, das finde ich geht zu weit. Montags ist bei der Armee Veggie Day. Die versuchen die ganze Zeit Renate Künast einzuziehen. Das hätte in Deutschland natürlich zur Folge, dass eine der höchsten und größten zivilisatorischen Errungenschaften der Zivildienst auch wieder sozusagen als Angebotsverfahren. Möchtest du Zivildienst machen? Alles wunderbar, wird alles nicht passieren. Ich fand Zivildienst super. Also Ja, aber es ist, was geht's hier nicht auch so, dass du jetzt mit Blick auf deinen Sohn ungefähr den Satz sagen könntest, das hat mir auch nicht geschadet? Es ging mir mit meinem Sohn so, dass ich pisst war, dass er kein freiwilliges soziales Jahr, er hat dann das freiwillige asoziale Jahr erfunden. Aber ich war ein bisschen pisst, ich fand das gut. Ich habe damals eigentlich gelernt, dass Helfersyndrom auch keine gute Sache ist, weil ich möglicherweise den Menschen, denen ich da unbedingt helfen wollte, tierisch auf die Nerven gegangen bin. Aber alleine das, wenn du was Sinnvolles machen willst im Leben, such dir eine Stelle, wo deine Fähigkeiten auch gebraucht werden. Und Krankenpfleger war es nicht. Schwerstbehindertenpfleger, was hast du gemacht? Ich habe bei der Kirchengemeinde gearbeitet und da tatsächlich so... Öffentlichkeitsarbeit gemacht? Ja, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Kirchhof gefegt, für alte Leute einkaufen, Hausaufgabenbetreuung, also wirklich so alles. Mhm. Und das war halt auch cool, weil halt wirklich ich nochmal sehen konnte, irgendwie so, was es so alles im Angebot gibt, so ganz grob. Dann ist es natürlich total cool für einen Gymnasiasten, der vorher noch nie gearbeitet hat, weil er so viel Kohle nicht brauchte, dass er dann irgendwie eigenes Geld hatte. Ich meine auch, dass die Figur des Krankenpflegers, des Kindergärtners, des Sanitätshelfers maskulin bis hin zu der Frage, ey, es gibt bis heute keinen Analogbegriff zu Krankenschwester, weil das war noch undankbar, dass da der Zivildienst Großes geleistet hat, weil das eben junge Männer auch mal an diese Jobs rangeführt hat, genauso wie die Bundeswehr immer wieder Großes leistet, um unbescholtene Demokraten zu anständigen Nazis zu machen. Gerade ein wahnsinniges Déjà-vu und glaube, dass wir den kompletten Dialog schon mal Wort für Wort exakt so das aufgezeichnet haben. Das war auf der Heimfahrt von Köln nach Bochum oder so. Es ist die 17. Folge. Will ja. Ich sagen, wir treten auf der Stelle, aber ich finde dieses Uschi räumt jetzt super auf der Dienststube und schaut mal, wo die Hakenkreuze unterm Bett liegen, ist eine tolle Sache. Das größere Problem finde ich tatsächlich, ich glaube ja nicht, dass dieser Irre und sein Sympathisantensumpf in der Bundeswehr, dass die jetzt nochmal Polen überfallen wollten oder die Sowjetunion angreifen. Das wird auch schwierig, jetzt so schnell, wo nehmen wir eine Sowjetunion her? Sondern dass die gegenwärtige Verrechtung, dieses ist die Bundeswehr der bewaffnete Arm von Pegida, das ist die spannende Frage. Nicht, ob da irgendwelche Uniformfetische noch gelebt werden. Von daher finde ich, der Kampf gegen den Drachen, der bereits erlegt ist, kann man immer noch mal gut führen, muss man auch machen, wachsam bleiben und so weiter, bla bla, Sonntagsrede. Schwieriger ist es tatsächlich bei einer Berufsarmee, noch dazu einer so unbeliebten Berufsarmee, es hinzukriegen, dass da Leute hingehen, die maximal kritisch der Armee gegenüberstehen. Das konnte der Wehrdienst. Das kann die Berufsarmee nicht. Danke, Baron Gutenberg. Wo wir schon bei der Bundeswehr sind, Rainer Wendt war auch mal für kurze Zeit eine Schlagzeile in Verbindung mit Ralf Jäger, der ja jetzt endlich, also vielleicht hat Hannelore Kraft ihre Regierung geopfert für Ralf Jäger. Ja, vielleicht regiert er auch einfach weiter. Der ist ja unabsetzbar. Da kann ja passieren, was will. Das wird für Laschet noch ein Problem. Ja, die haben das schön vergeigt, also zu sagen, Mensch, Schulz, dein Gerechtigkeitsthema, das wollen wir hier in Nordrhein-Westfalen im Wahlkampf nicht. Wir wollen lieber Plakate machen, wo man sieht, Hannelore Kraft ist auch älter geworden und die Visagistin, puh, da droht Harz. Du kannst jetzt sagen, da musst du nur ein anderes Thema setzen. Ne? Das hat die SPD aber auch nicht gemacht, weswegen die Linkspartei, die AfD und andere stark auf das Gerechtigkeitsthema gegangen sind. Also ich glaube, dieses Plakatmotiv älterer Mensch wühlt in Papierkorb nach Pfandflasche hatten dann direkt beide Parteien am Start, mit dem Ergebnis, dass die SPD eine Art Vakuumwahlkampf führte und dafür die gerechte Belohnung bekommen hat. Die Grünen haben, nachdem sie in 7 Jahren alles verbockt haben. Mhm. 4 Wochen vor der Wahl herausgefunden, dass es ein Wahlkampfthema gäbe. Mhm. NRW-Ticket für alle günstig durch ganz Nordrhein-Westfalen fahren mit dem Zug. Also wie für Studenten halt nur für alle. Da war es aber auch, da war der Zug sozusagen auch schon raus. Ja, also bei den Grünwahlplakaten, da haben die Leute ja auch reihenweise Auffahrunfälle gebaut, die Lesebrille rausgeholt und gesagt, Moment, was bitte? Erstens, zweitens. Ja, also die Agentur, ich nehme an, unterwandert von lachen heute noch. Der CDU, AfD, man weiß es nicht, aber also wirklich die mit Abstand, also nicht nur nichtssagendsten, sondern rätselhaftesten Wahlplakate ever womöglich. Ja, ich habe irgendwann diese Mundwinkel nach oben getackerte Löhrmann auf den Plakaten gesehen, ansonsten haben die auch gesagt, unser Kabinettspersonal war so schlecht, das zeigen wir lieber auf den Plakaten nicht. Also richtig peinlich ist ja, wenn man durchaus dem Beitrag der Grünen zum Gemeinwohl wohlwollend gegenübersteht und dann sagt, aber die FDP-Wahlkampagne ist gefühlt 25 Jahre jünger oder sagen wir mal, findet in der Gegenwart statt. Ich war sehr erleichtert, als mein Sohn als Insisser einer jüngeren Generation mir sagte, das ist doch eine voll peinliche Randschmeiße, das glaubt denen doch keiner, weil ich in dem Moment merkte, Mich hat es schon angefasst, dieses coole schwarz-weiße Popstar-Ding von Lindner, der im Kabinengang in der Maske, das ist eigentlich ein Waschraum, lauernd vor seinem Auftritt im Hörsaal in diesen ganzen Popstar-Situationen zu sehen war. Und man dachte, okay, auf den Plakaten geht es null um Inhalte, aber es geht darum, eine plausible biografische Geschichte erzählen. Es gibt das Gleiche dann nochmal für alte Säcke mit Zigarre in Person von Kubicki. Die haben eine plausible Geschichte erzählt. Fährt jetzt der Lindner-Zug? Und wenn ja, reichen die verbliebenen 3,5 Monate aus, um die FDP wieder nicht in den Bundestag kommen zu lassen, weil wir jetzt gelernt haben, sobald der Zug losfährt, ist es eigentlich vorbei. Also erstmal, dem Lindner ist ja sogar schon verziehen, woran zum Beispiel Röttgen gescheitert ist, nämlich um Düsseldorf zu kämpfen, um zu sagen, da gehe ich sowieso nicht hin. Ich weiß gar nicht so genau, also es ist sicherlich so ein Popstar-Thema, so ähnlich wie die Piraten ja auch auf einmal in aller Munde und dann wieder weg waren. Ich denke, Lindner zieht das durch und möglicherweise, da ist ja auch immer 51%, ähnlich wie an der Börse, Psychologie, wenn die den Glauben erwecken, dass es für Schwarz-Gelb reichen könne, dann kriegen sie auch noch die Stimmen der Unentschlossenen und ein paar Nichtwählerstimmen. Das kann drohen. Kannst du mir erklären, warum die Linkspartei schon wieder nicht in den Landtag gekommen ist? Also man muss ja sagen, vor 7 Jahren hat die CDU die Wahl gewonnen, aber Hannelore Kraft konnte Rot-Grün mit Duldung der Linkspartei durchsetzen. Ich glaube, Silvia Löhrmann konnte Hannelore Kraft zwingen, das zu tun. Und dann hat Hannelore Kraft nach 2 Jahren hat die Linke gesagt, wir unterstützen hier euren Haushalt nicht. Damit gab es Neuwahlen. Dann sind die Linken rausgeflogen, sind jetzt wieder nicht reingekommen. Mhm. Nehmen die Wähler denen das übel, dass die Rot-Grün unterstützt? Also warum reißt die Linke hier nichts mehr, seit die Rot-Grün geduldet hat? Das ist doch eigentlich total sinnlos. Vielleicht haben sie sich damals zu billig verkauft und hätten sagen müssen, dann wollen wir eine Koalition. Das wäre aber wahrscheinlich nicht, das hätte die Kraft nicht mitgemacht. Die Linke hat sich verdoppelt. Das ist, glaube ich, eher die gerechte Strafe dafür, dass Kraft das Gerechtigkeitsthema nicht gemacht hat, weil dann hat es die Linke gemacht, zusammen mit der AfD übrigens. Und wenn er das zusammenrechnet, das sind 12-13%. Das heißt schon, der Kardinalfehler war im Grunde dieses schon nach der Saarlandwahl, die ja nun, to be honest, ein lokales Ereignis war, zu sagen, wir lassen Rot-Rot-Grün fallen. Und damit lassen wir die Machtperspektive fallen und damit ist eigentlich aus dem Schulz-Zug dann auch, man kann aus einem Zug schlecht die Luft rauslassen, ne? Obwohl man oft da drin sitzt im Zug und denkt, doch, hier hat jemand die Luft rausgelassen. Ja, aber tatsächlich hat man jetzt irgendwie so das Gefühl, also es ist natürlich auch ein ganz großes Medienthema, also wir hypen erstmal und sagen dann, oh, das ist ja total gehypt, das ist aber scheiße. Kennt man sonst auch schon jahrzehntelang aus popkulturellem Journalismus eigentlich, wo Musiker, Filmemacher, Autoren hochgeschrieben und dann niedergeknüppelt werden. Jetzt also auch Martin Schulz. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, die agieren aber auch sowas von unglücklich. Also jetzt sagt Martin Schulz, ja, wir sind für die Ehe für alle, aber erst nach der Wahl. Wo ich so denke, eure eine Chance, die Wahl zu gewinnen, wäre jetzt zu sagen, wir gehen voll auf das Thema. 83% der Deutschen befürworten eine Ehe für alle. Wir riskieren den Bruch der Koalition. Wir setzen das durch mit allen anderen Parteien und dann gucken wir mal, wie die Bevölkerung darüber denkt. Ihr sagt jetzt aber, nee, wir warten mal ab und vielleicht, ja, also wenn wir dann die Wahl gewinnen, dann, also ihr müsstet uns schon wählen, dann, damit ihr dann die Ehe für alle kriegt. Und das ist sowas von doof und eklig und... Ich glaube, die gucken zu viel in so Meinungsumfragen und sagen, okay, AfD macht da einen Punkt raus, dass diese ganzen alternativen Lebensformen mal weg sollen. Aber um jetzt auch mal irgendwie was Rechtsradikales zu sagen, das ist ein Orchideenthema für mich. Also ich finde es gut und ich finde auch gut, wenn Schwule und Lesben zum Beispiel vorangehen und Rechte erkämpfen, die für alle anderen auch interessant sind, die gleichgestellte und damit auch zum Beispiel steuerrechtlich, finanzrechtlich gleichgestellte Lebenspartnerschaft wäre nicht nur eine tolle Sache für Lesben und Schwule. Da hat Schäuble auch gesagt, komm Pi mal Daumen, mein Referent sagt, das kostet uns 30 Millionen, das haben wir in der Portokasse, wenn die das Ehegattensplitting bekommen. Es gibt 2 Millionen Familien in Deutschland, die das nicht bekommen. Das wäre ein richtiger Kostenfaktor, wenn du sagst, mein Gott, da sind Eltern, die ziehen Kinder groß, 1, 2, 3, 4, 5 Kinder, die Kinder werden später Rentenbeitragszahler. Das ist das, was im Grundgesetz geschützt ist, Ehe und Familie. Also nicht Familie nur wenn Ehe, sondern die Familie ist geschützt. Und für diese 2 Millionen Menschen mal ein Angebot zu machen, vielleicht nach dem Generalbass, was für Lesben und Schwule Recht ist, kann für unverheiratete Heten nicht Unrecht sein. Das wäre mal ein Punkt, wo die SPD abräumen könnte. Ja, das ist auch mein. Deswegen sage ich, wir sind, glaube ich, auch beide in der Situation, dass wir diese Scheißsteuern bezahlen, obwohl wir statt wie anständige FDP-Wähler die Kohle in eine Lebensversicherung zu stecken, stecken wir sie in unsere Kinder, gerne, mit Freude, nie genug. Aber am Ende des Weges werden wir beide da stehen und werden Kinder haben, denen wir nicht sagen, ihr müsst jetzt Mama und Papa Geld geben, sondern werden glückliche Eltern sein, werden uns freuen an unseren Kindern und werden sagen, mein Nachbar ohne Kinder, FDP-Wähler, hat eine Rente und eine Lebensversicherung und wir nicht. Ja, und also da, klar, da sind wir jetzt beide aus persönlichen Gründen drin, aber da bin ich wirklich... Zivildienst auch, ne? Aber es macht mich halt... Wir reden gleich auch noch über Dinge, die uns total nicht interessieren. es macht mich wirklich komplett wahnsinnig. Und wenn ich anfange, irgendwie so dann wirklich Texte darüber zu lesen und mich irgendwie in dieses Thema reinzuarbeiten, muss ich aufhören, weil mein Blutdruck einfach zu hoch wird. Ich verstehe es einfach nicht. Dann der nächste Punkt, für mich persönlich auch relevant, wie ist das bei wechselerziehenden Eltern, also Eltern, die nicht zusammen sind, aber gemeinsam das Kind großziehen, das ist gesetzlich überhaupt nicht geplant. Ist aber durchaus sowas wie ein Minderheitenregelfall. Ja, heute. Und man kann das gut machen, wenn man sich da persönlich drauf einigt und sowas, ist aber dann steuerlich natürlich auch wieder hinten rüber gefallen. Also wenn du unbedingt ehrlich sein möchtest in deinen Beziehungen, dann bezahl halt. Das muss dir auch was wert sein. Du könntest ja lügen und mit irgendjemandem zusammen sein, den du nicht lieb hast. Friedrich, lass uns heiraten, aber das ergibt ja auch wieder keinen Sinn, weil das Also da würden wir, wie es im AfD-Wahlprogramm steht, nicht zum Erhalt des Staatsvolkes beitragen können. Ja. Also zum einen wegen deiner zweifelhaften ethnischen Herkunft und zum anderen, weil... Ich habe tatsächlich Arian-Nachweis für und alle. Ja? Ja. Ich bin sowas von Kartoffel. Oh, scheiße. Mein Opa hat das auch gemacht. Es lag aber daran, dass die kamen ja hier aus Wuppertal, wo so christliche Fundamentalisten bis später Johannes Rau und Engels und ich weiß nicht. Und die hatten alttestamentarische Namen. Das heißt, die ganzen Vorfahren hießen Habakuk und Zephanie und so. Woraufhin die Nazis sagten, dann hat mein Opa dann sofort einen Arian nach, was ich glaube, sich persönlich ausgedacht. Und dann sind eben die Pferde durchgegangen und dann ist er bis zum 30-jährigen Krieg zurück. In irgendwelchen Kirchenbüchern hat nachgewiesen, dass ihm Teile Belgiens gehören und hat ein Familienwappen entwerfen lassen. Also zumindest ist er mit der Nummer durchgekommen. Nee, wir haben in der Sozialversicherung die Pflegeversicherung zahlen wir selber. Wir arbeiten einen Tag mehr. In der Krankenversicherung deine Brille, dein Zahnersatz, alles was du brauchst, zahlst du selber. Und es gibt eine Kappungsgrenze, wo die Arbeitgeber raus sind, wenn der Krankenkassenbeitrag steigt. Rentenversicherung, die Rente reicht nicht. Man soll riestern, man soll private Lebensversicherung abschließen. Und in der Arbeitslosenversicherung zahlst du möglicherweise im schlimmsten Fall ein Leben lang ein, um dann nach einem Jahr aus der Leistung rauszufliegen. Das heißt, wir haben 4 Versicherungen, die paritätisch heißen, tatsächlich zahlen, aber wir Versicherten 60%, 70%, 80%. Und der Arbeitgeber nur noch 40%, 30%, 20%. Das heißt, unsere geübte soziale Praxis in diesem Land ist rechts von Bismarck. Das muss man erstmal schaffen. Weil Bismarck gesagt hat, das funktioniert nur, wenn beide Seiten Arbeitgeber, Arbeitnehmer gleich einzahlen. Riesenaufgabe, wenn wir eine sozialdemokratische Partei hätten. Und das Gleiche ist, dass wir seit der Ära Kohl über irgendwelche Bierdeckel reden, auf denen ein Steuerprogramm stehen soll und da auch Platz finden soll, was ein zentrales Motiv der Gerechtigkeit liefern würde, nämlich ich verstehe, warum du mir Geld wegnimmst, Staat. Diese Beziehung ist seit Jahrzehnten so geregelt, dass wir es nicht mehr verstehen. Das ist für schön, Jobs für Steuerberater. Wer das nicht bezahlen kann, muss zu einem Lohnsteuerhilfeverein gehen, der inzwischen auch schon Radiowerbung macht. Das heißt, die zentrale Rechtsbeziehung zwischen Individuum und Staat ist schwer gestört. Und das ist dann wieder eine Wurzel. Ich muss da immer was bezahlen, was ich nicht verstehe, wähle ich AfD. So, 2 Riesenaufgabengebiete, macht die Sozialversicherung wieder gerecht und macht die Steuern gerecht und verständlich, wo du sagst, ey, also wenn die SPD das machen würde, dann landet die bei 20%. Ja, das wäre doch mal ein schönes Ergebnis. Bringt mich direkt zu der auch diskutierten Frage, ob es linken Populismus gibt und ob der... Schön wär's. Das war es doch gerade. Ob der schlimm ist oder nicht schlimm. Also auch am Beispiel Justin Trudeau. Oder wie ich ihn jetzt gerne auch nennen möchte, Justin Trudeau, weil ja jetzt offensichtlich er gemeinsam mit Emmanuel Macron das neue Traumpaar auf dem internationalen Parkett der coolen Jungs bildet. Die Achse. Die Achse. Da konnte auch Sebastian Kurz nicht mehr an sich halten. Ja. Ich denke, Varoufakis ist linker Populismus. Die Tsipras-Regierung Griechenland und ist brutalstmöglich von der deutschen Sozialdemokratie stehen gelassen. Also es war ja eigentlich die große Enttäuschung für die Griechen, dass sie dachten, sie finden hier in Deutschland eine Anspielstation. Deswegen saß der Varoufakis in der inzwischen legendären Jauch-Sendung rum und wollte mal erklären und hatte, glaube ich, auch die klamme Hoffnung, dass die 20-30% sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler in Deutschland sagen, ja, ist doch vernünftig, müssen wir anders machen. Und das geht aufs Konto der SPD, kann man leider nicht anders sagen. Wir haben keinen Populisten, sollte die Antwort sein. Man wirft ja Martin Schulz immer mal wieder Populismus vor, wenn er irgendwie sagt, hier gegen Großkonzerne, für Gerechtigkeit und sowas. Mhm. Ich finde, es macht inhaltlich einen großen Unterschied, ob Populismus sich gegen Teile der Bevölkerung oder Ausländer oder die Schwächsten der Schwachen. Also es gibt ja auch eine haarfeine Grenze zwischen Populismus und Demagogie. Ja. So, und ich meine, je nachdem, welche Zeitung man liest, welche Medien man nutzt, fängt Populismus immer da an, wo man nicht das Gleiche sagt wie Frau Merkel. Das ist ja eher so, dass diese Art von deutlicher Sprache, ich meine, wir haben mal einen Bundeskanzler gehabt, der hat gesagt, mehr Demokratie wagen. Was ist denn ditte? Also das ist ja im Grunde regierender Verfassungsfeind. Weltgeschehen. Für mich ist Frankreich ja ein weißer Fleck auf der Landkarte, durch den einmal im Jahr Radfahrer fahren. Dann gucke ich hin. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was dieser ganze Irrsinn, also vorher der eine, warte, François Fillon hatte irgendwie seine Tochter beschäftigt, dann ist der Innenminister ist vorher zurückgetreten, weil er auch Familie beschäftigt hatte, also soweit ganz normal amerikanisch, bayerisch, sonstige Verhältnisse. Dann ein Wahlkampf, der darauf hinauslief, dass drei Männer, die alle auf On endeten, und eine Nazi-Frau da standen. Und dann kam wieder mein größtes Problem mit der Linken als solche zutage. Die Leute, die dann gesagt haben in der Stichwahl, ja, aber dieser Macron, der ist ja jetzt auch kein Sozialist, den könnt ihr jetzt nicht wählen. Während auf der anderen Seite halt die Nazi-Tante stand. Und das gab es ja auch schon bei Hillary Clinton gegen Donald Trump, wo die Unterstützer von Bernie Sanders, so wie Susan Sarandon oder sowas, dann gesagt haben, so, ja, aber wir können ja jetzt nicht für Hillary sein. Das sind Menschen, die sitzen in der Wüste, sind am Verdursten, du kommst vorbei, sagst, hier ist Wasser, die sagen, ah, das ist aber von Nestlé. Ich hätte lieber stilles Wasser. Ja, und das ist okay für die, dann sollen die halt in der Wüste vertrocknen, aber das ist halt nicht okay, wenn das ein ganzes Land oder einen ganzen Kontinent oder die ganze Welt betrifft. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Ja, also dieser Macron ist ja sehr schwer einzuschätzen zurzeit. Einerseits hat er umfassende Reformen angekündigt, andererseits hat er gesagt, aber auf keinen Fall so ein Scheiß wie in Deutschland. Dann hat die Invektive von Frau Le Pen, die gesagt hat, nach dieser Wahl wird auf jeden Fall eine Frau Frankreich regieren, nämlich entweder sie, Le Pen, oder Frau Merkel. Hat er unterlaufen, indem er seinen ersten Besuch bei Merkel gemacht hat und sich glänzend mit ihr verstanden hat. Nun muss man wissen, Angela Merkel ist ein Jahr jünger als die Ehefrau von Macron. Was läuft da? Ja, da wollen wir auch nicht zu romantische Bilder sehen. Die Bunte hat das Thema wieder verschlafen. Ich würde mich auch mal überraschen. Es wäre mir auch schwer gefallen oder es fällt mir schwer, eine Situation mir auszudenken, wo ich sage, mit Lucky, right or wrong, bevor das passiert, wird eben Christian Lindner Bundeskanzler. Das musst du halt auch erstmal hinkriegen im Herzen. Da muss man in Deutschland dann immer so ein Dezember 32 Gefühl in sich erwecken und sagen, ja klar, dann hätten wir auch den Kölner Oberbürgermeister Adenauer natürlich zum Reichskanzler gewünscht und was weiß ich noch wen. Aber im Angesicht der Gefahr, dann die Nerven zu verlieren und schon jeden Irren dahin zu wählen, to be honest, Hillary Clinton war Establishment und hatte kein politisches Konzept und wollte außenpolitisch die vergeigte Obama-Politik fortsetzen und. Aber du würdest das schon, also wie hättest du abgestimmt in den USA oder in Frankreich? In Amerika hätte ich Clinton gewählt, in Frankreich hätte ich möglicherweise den grünen Kandidaten gewählt. Aber jetzt in der Stichwahl? In der Stichwahl hätte ich Macron gewählt. Ich habe auch in NRW Sozialdemokraten gewählt. Ach, du warst das? Ich finde, die Demokraten müssen ganz hart darauf bestehen, weiter Demokraten zu bleiben, auch wenn sie bedroht sind. Also das heißt, sich auf dieses Spiel einzulassen, ihr seid die Altparteien und am Ende haltet ihr alle zusammen, was die Rechte ja überall spielt, gegen das Establishment. Das beantwortet man nicht, indem man sagt, ja, wir sind die Altparteien und halten alle zusammen und wählen irgendeinen von uns. sondern die Debatte im Rest des politischen Spektrums, was nicht von Rechtspopulisten besetzt ist, muss weitergehen, muss weitergeführt werden. Es geht ja gerade darum, aufzuzeigen, hoffentlich sind SPD und CDU und Grüne und FDP und Linke nicht das Gleiche. Das heißt, es würde uns eigentlich perspektivisch besser tun, nochmal schwarz-gelb regiert zu werden, als von einer großen Koalition, weil das mehr in eine Richtung geht. Haben wir vor 8 Jahren auch schon gedacht? Ja. Könnte jetzt funktionieren? Ich glaube, das aussichtsreichste Ticket ist eine Regeneration der SPD in der Opposition, wenn sie sich Rot-Rot-Grün nicht traut. Ja, möglicherweise müsste man auch erstmal schaffen. Also die Zahlen müsste man erstmal haben für Rot-Rot-Grün. Ja, das haben sie mit der Saarwahl im Grunde verabschiedet. Ne? Dass sie, ich glaube, du brauchst 3 Dinge, um aussichtsreichen Bundestagswahlkampf zu führen. Erstens eine ansprechende Persönlichkeit, der man das zutraut. Die haben sie mit Schulz nach wie vor. Zweitens brauchst du ein politisches Projekt. Sei es, dass eine bestimmte Generation jetzt mal ran muss. Das war so der Machtwechsel von Kohl auf Schröder, dass man einfach danke Helmut, es reicht sagen konnte. Und drittens musst du auch einen Machtvorschlag machen. Das war die große Krankheit 2013, dass man wusste, egal wen du wählst, am Ende wird es die Merkel. Und dann gibt es so eine Demobilisierung, die sie, ich glaube, jetzt auch wieder im Auge hat. Es gab auch einen Anschlag in Manchester, der auf so eine ganz merkwürdige Art irgendwie so genau ins Herzzentrum, auch bei mir, geschossen hat, weil, also ich weiß, dass das total komisch ist, aber ich glaube, es ist auch total menschlich, dass einen Anschläge immer dann besonders berühren, wenn sie an Orten stattfinden, an denen man selber schon war. Das war in den vergangenen Monaten mit Berlin, Stockholm, Manchester bei mir der Fall. Wittbroecker Straße in Dortmund. Ja, stimmt. Aber auch so ein Anschlag auf junge Menschen, die gerade aus einem Konzert kommen, die den Spaß ihres Lebens hatten und sowas. Also einerseits finde ich das immer komisch, wenn man so sagt, unter den Opfern auch Frauen und Kinder oder sowas, als ob jetzt die Männer nicht so schlimm wären. Andererseits ist es natürlich in dem Fall jetzt tatsächlich, man weiß nicht, inwiefern der Täter jetzt genau darauf geguckt hat, ob das jetzt besonders junge Leute sind, die da hingehen oder sowas. Aber es ist halt schon klar, so ein Konzert, das sind immer jüngere Leute, in dem Fall jetzt auch viele Kinder, die Spaß haben wollen. Und ich finde das immer, also es trifft mich dann irgendwie immer ganz besonders und ich denke so, boah. Wie kriegt man denn so eine Rutsche wie den ESC hin? Seid ihr da durch 8 Securities gegangen? Ja. Also ich war neulich beim Seniorenumschluss. Wunderbares Konzert, bestes jemals, großer Respekt des 71-jährigen Brian Ferry. Und da waren meine Liebste und ich, glaube durchaus noch im jüngeren Publikumssegment. Und da zeigst du eben nicht nur deine Eintrittskarte von holst hier ein Bier, sondern gehst dann auch noch 2-mal durch die Security. So richtig Flughafen auch? So nicht, aber das war schon mit Anfassen und streng gucken und so. Nun war es Leipzig, Sachsen, das ist auch ein sicheres Drittland. Aber klar, das... Eigentlich taumel ich immer noch davor, weil ich uns mehr Hysterie unterstellt hätte, wenn das näher kommt, Breitscheidplatz und auch in Dortmund. Und ich staune dann ein bisschen wirklich über die Hartleibigkeit und dieses, wir haben Vertrauen da in diesen Rechtsstaat und übrigens auch in die Polizei. Je älter man wird, desto mehr schaut man beim Duschen erstaunt an sich herunter und sagt, ach du Scheiße, ich bin schwul. Oder ich bin ein Freund des Rechtsstaats oder ich bin froh über die Polizei, wie sie ihren Job macht. Puh, schon krude. Terror vom Wortsinn aus der Französischen Revolution, also die Herrschaft des Schreckens, die Herrschaft durch Angsterzeugung, funktioniert noch nicht. Weil die Leute werden auch morgen wieder in Manchester in Konzerte geben und überall auf der Welt. Und man betet, dass genau das die richtige Haltung ist. Also ich hatte mal ein Problem mit diesem, wenn Borussia Dortmund einfach tut, was die UEFA und die Konzernhaftigkeit dieses Fußballgeschäfts möchte, dann trotzen wir dem Terrorismus. Gut gesprochen, Herr Raubal, Herr Watzke, inzwischen wissen wir haben einem irren Börsenzocker getrotzt. Dass das die BVB AG gemacht hat, bringt mir Bewunderung ab. Also ich will da nicht in diese Sonntagsreden einstimmen, die dann unmöglichst von Menschen verlangen, wie in dem Fall von dieser jungen Mannschaft, völlig geschockt, irgendein bescheuertes Fußballspiel zu verlieren, das sie vielleicht günstiger 2 Wochen später auch verloren hätten. Aber es ist so eine Binse. Im Moment läuft es so, dass die Leute sagen, ist schrecklich, konnte man offenbar nicht verhindern. Lebe geht weiter. Es gibt ja dann auch diese ganzen Irren bei Facebook, die dann irgendwie schreiben, es ist jetzt so und so viel und es ist so schlimm, es ist so viel schlimmer geworden, denen man erstens mal Statistiken an die Hand geben möchte, denen man die Abkürzung IRA, RAF, sowas nochmal nennen BMW. Möchte. Also klar, jeder dieser Anschläge ist schlimm, sollte verhindert werden. Ist scheiße, wenn hinterher rauskommt, dass die Polizei irgendwie näher dran hätte sein können, wie im Fall Amri. Mhm. Aber ohne da jetzt irgendwie relativieren zu wollen, aber man muss einfach diese Zahlen mal, man muss dann doch relativieren, fürchte ich. Man muss diese Zahlen gegenübersetzen den Zahlen von den Leuten, die im Straßenverkehr umkommen, die durch Rauchen umkommen, die durch ärztliche Kunstfehler umkommen, die durch Selbstmord umkommen, weil die Gesellschaft offensichtlich an irgendeiner Stelle versagt hat, wo ich mich jetzt in den letzten Wochen auch gefragt habe, so diese Leute, die so gesellschaftlich ausgegrenzt sind oder sich ausgegrenzt fühlen, ist das vielleicht wirklich nur eine Frage des Umfeldes, ob die Selbstmord begehen, ob die Papas Pistole klauen und in die Schule rennen. Kollektiver Selbstmord. Das, oder, also, ob die sich von irgendwelchen Islamisten anwerben lassen. Ist das nicht vielleicht irgendwie genau die gleiche Sorte Mensch, die da einfach irgendwie steht und sich alleingelassen fühlt? Das finde ich einen total interessanten Aspekt, dass durch die automatisierte Politisierung, also gar nicht der Täter lädt seine Taten mit einem politischen Inhalt oder Spin auf, sondern das machen alle anderen schon für ihn. Also siehe auch nochmal Beispiel Borussia, dass man ja irgendwie schon klar war, dass das jetzt irgendwie ein Terror war, was eigentlich eine völlig verblasene Habsuchtstat offenkundig gewesen ist. Und wenn man dieses Raster automatisierte Politisierung mal darunter nimmt, dann hast du bei dem Amoklauf im Münchner McDonald's einen Menschen, der aus Iran stammt und sich für einen Super-Arier hält und eigentlich ein Rechtsradikaler ist. Dann hast du bei Anders Breivik ein völlig verquastes, verschmortes Psychopathengehirn. Und dann kannst du alle diese Taten mehr oder minder auf Psychopathen zurückbeziehen. Die wenigsten davon sind politisch. Und dann müsste man überlegen, wieso haben wir ein Zeitalter oder eine Epoche psychopathischer Einzeltäter? Welche Art Neurotisierung der Gesellschaft führt dazu, dass es solche Dropouts gibt? Und das meine ich nicht nur als Feuilleton-Spaß, sondern auch, hey, wir müssen mal darüber reden, wie wir das vielleicht ändern können. Und indem wir sagen, wir schaffen den Islam ab oder die und die Ethnie ist doof und stinkt, erzeugen wir nur mehr von diesen Neurotikern. Da bin ich relativ zuversichtlich. Und dann wäre tatsächlich eher die Frage, was ist mit Leistungsanforderungen, was ist mit diesem Männlichkeitsprinzip, du musst dich unvergessen machen, du musst über dein Leben hinausragende Taten tun. Da wären eine Menge interessante Ansätze, wo ich weiß, das ist dann nicht so einfach wie in, ich bin die AfD und sperre die Autobahn, dann kommt der Ausländer nicht mehr rein. Aber es hat viel mehr mit den Ursachen zu tun. Also das finde ich eine total spannende Überlegung, da drauf zu gucken. Wir räumen mal diesen Politschaum ab und sagen, was sind das eigentlich in Wirklichkeit für Täter? Ja, und dann nochmal anschließend irgendwie, was ist mit den Leuten los auf einem niedrigeren Level, jetzt nicht Terrorismus oder sowas, aber was ist mit diesen Leuten los, die im Fußballstadion die Sitze rausreißen, runterwerfen, die Metallstangen werfen und sowas. Der Kollege Sebastian Dalkowski von der Rheinischen Post hat bei Facebook sehr interessant geschrieben, er könnte den Satz nicht mehr hören, das sind keine Fußballfans. Denn anders als Hooligans, denen es nun wirklich nur darum geht, sich nach dem Spiel gepflegt zu prügeln, sind das ja eben die halbwegs normalen Leute, die im Stadion sind und aus irgendeinem Grund dann anfangen auszurasten. Also es sind halt Fans, die unter normalen Umständen vielleicht auch normal drauf sind, aber die dann eben ausrasten. Und warum rasten die aus? Und jetzt daran anschließend vielleicht auch die Frage, trägt das Prinzip der Relegation vielleicht dazu bei? Also die wunderbare ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer hat in einem Buch die These vertreten oder zumindest nochmal sehr schön dargelegt, dass Fußball ist Ersatzkrieg und du kannst das ganze Zeremoniell mit dem Einmarsch, mit Fahnen, über das Beschwören, über das Trommeln, die gemeinsamen Schlachtengesänge, dann den Konflikt und anschließend das Davonschreiten mit aus vielen Wunden blutend oder das Ruhmreiche sich betrinken. Das hat im ganzen Formenkanon eben schon etwas von einer ganz archaischen Schlachtenordnung. Im Pokalfinale, wo ich mit Glück dabei sein durfte, ging dem Spiel nicht nur das gegenseitige Hass-Warmsingen der beiden Fanblocks Frankfurt-Dortmund voraus, sondern auch ein bizarrer Moment, in dem aus dem Dortmunder Fanblock erscholl Scheiß DFB und auf einmal die Gegenkurve Frankfurt antwortete Scheiß DFB und das wurde immer lauter. Es war ein toller Stereoeffekt, Wechselgesang und nach einer Minute gipfelte das in einem großen 75.000 Händepaare Klatschen, indem man sich sagte, okay, was immer jetzt hier im Pokalfinale an Konflikt ist, da sind wir einer Meinung. Das ist diese Inszenierung hier, diese Bulimie-Barbies in schwarz-rot-goldenen Bonbon-Papieren, das drohende Helene-Fischer-Debakel in der Pause, das wollen wir alles nicht. Und ich denke, dass das Unternehmen Fußball sagt, wisst ihr was, ihr seid doch die Arschkrampen, die sich schon aufregen, wenn eine Finalkarte 50 € kostet. Ihr könnt eh gehen. Erstens, der Berichterstatter Sportcast gehört dem DFB. Wir schneiden euch raus und Pyro schneiden wir vielleicht auch raus. Und wenn euch das nicht passt, dass die Fischer hier singt, dann geben wir auf den Sender nur das Vollplayback und mischen die Pfiffe, soweit es irgendwie geht, weg. Dann sitzen anschließend in der S-Bahn Fußballfans, die sagen Lügenpresse. Die Pyro wurde, ich lese hier schon bei Spiegel Online, sagte einer in der S-Bahn, mit der ich dann zurück in die Stadt gefahren bin. Ich lese hier schon, Pyro war im Fernsehen gar nicht richtig zu sehen. Helene Fischer hat man verstehen können, die verstand kein Mensch im Stadion. Und diese DFB-Beschimpfung, Fußballmafia DFB, wurde dann auch nochmal gemeinsam gesungen. Das wird auch alles rausgeschnitten. Da sieht man es mal wieder, Lügenpresse in Deutschland. Also ich denke, dass die Leute, die das richtige Geld verdienen, sich sagen, Mann, wenn da nur noch Zahnärzte und Steuerberater ins Stadion kommen, können wir die Preise erhöhen und haben keinen Ärger mehr. Also ich, und dann darf Helene Fischer auch ausreden. Ich kann die Fans schon verstehen. Ich denke dann immer noch so den Schritt weiter. Also man muss halt gucken. Mir ist klar, dass man eine Bundesliga nicht laufen lassen kann wie so ein Regionalliga-Verein oder so. Also man muss schon irgendwie gucken, dass man das vermarktet kriegt, einfach damit Geld reinkommt, damit die Bundesliga-Vereine Geld haben, damit die auch international mitspielen können. Ist dann die Frage, ob man das will. Aber klar will ich Gladbach in der Champions League spielen sehen. Und ich finde, man kann dann nicht komplett gegen eine Kommerzialisierung sein, man muss dann sehen, wie man es macht. Und also ich finde, beim Pokalfinale hat der DFB gezeigt, wie man es überhaupt nicht machen soll, weil dieser Auftritt von Helene Fischer, also man kann zu ihr wirklich stehen, wie man will, aber was der DFB daraus gemacht hat, also diese völlig lieb- und würdelose Inszenierung da, die am Rand auf diesem Siegertreppchen tanzen zu lassen, das ist eine tolle Künstlerin, die kann eine tolle Show machen, die kann auch ein Stadion rocken. Musikalisch kann man völlig geteilter Meinung sein, aber man muss, glaube ich, kann sich darauf einigen, dass die professionell performen kann und dass die das wirklich das war völlig gut bizarr. Kann. Wer nicht pfiff, sang mit. Ja. Das war komisch. Aber es sah natürlich aus wie die rhythmische Sportgymnastik der teiloffenen Tür des CVM Dalbecksbaum. Ja, es war dann dieser Auftritt auf diesem kleinen Podest, umringt von Pressefotografen, dann im Fernsehbild darüber augmented eingeblendet nochmal eine Videoleinwand, die natürlich im Stadion nicht da war, wo sich auch fragt, warum das jetzt? Man hat gespürt, der Gedanke war, wir machen jetzt mal unseren eigenen Super Bowl. Aber man muss halt sagen, beim Super Bowl hat man mehr als 15 Minuten Halbzeitpause. Da kann man eine unfassbare Riesenbühne ins Stadion reinschieben. Da kann man Tausende von Leuten aufs Spielfeld. Oh, aufs Spielfeld, was für ein bizarrer Gedanke. Klar, es gibt dann auch in den USA größere Stars. Wenn es um politische Themen geht, wird der Lucky Leidenschaft. Ja, aber also, was mich halt wahnsinnig macht und was mich immer wahnsinnig macht, ist dieses halbgare, lieblose, wir machen das jetzt einfach mal. Also entweder man macht es dann halt richtig und dann kann man immer noch geteilter Meinung sein, aber dann hat der Betreffende wenigstens vernünftig abgeliefert oder man macht es halt gar nicht. Und dieses, so wir machen jetzt mal hier so ein bisschen, das war halt, das war gegenüber den Fans war es scheiße, gegenüber Helene Fischer war es scheiße. Die ARD musste die Nachrichten in der Halbzeitpause kürzen, damit sie noch Helene Fischer übertragen konnte. Gott, es ist alles so. Es war komisch, weil mein Schwager und ich, wir sind mit dem Schlusspfiff, haben uns die Augen gerieben und gesagt, boah, es hat geklappt. Und sind aus dem Stadion, weil diesen ganzen Spock dahinter wollten wir nicht mehr sehen. Es sind auch viele da geblieben, die es feiern wollten. Es sind viele Frankfurter vor allem da geblieben, die ihre Mannschaft bejubeln wollten. Zu Recht. Genau. Aber es sind auch viele gegangen, weil du dann relativ am Anfang, wenn du sofort gehst, kriegst du halt noch eine S-Bahn. So bin ich damals um meine Ehrenrunde in Pokalfinale gekommen, weil meine Mama sagt, ach, wenn wir jetzt zur S-Bahn gehen, dann kommen wir noch in die Stadt. Ja, hat sie recht. Ja. Ja, stimmt. Zu guter Letzt. Es ist ein bisschen ruhiger geworden an der Sterbefront. Es war ein bisschen ruhiger geworden an der Sterbefront. Es hat tatsächlich dann in den letzten Wochen doch wieder Tempo aufgenommen. Wir hatten Roger Moore gewarnt. Ja. Roger Willemsen, Roger Cicero, Prinz Rogers und jetzt dann doch. Pass auf, innerhalb weniger Tage Roger Ailes von Fox News, wo man, ich glaube, über die Toten nichts Schlechtes, aber es fällt einem halt einfach fällt einem nichts ein. Gutes ein. Also man kann einfach sagen, viel Spaß auf dem Weg nach unten. Und dann kurz danach Roger Moore, ja. Das ist schon eine stark entrotscherte Welt jetzt. Immer wenn im Flugverkehr irgendwie ist alles klar, Roger, dann zuckt man zusammen schon wieder in der Tod. Over. Mhm. Wie ist unser Vektor? Okay, die anderen Toten, Bill Paxton, Horst Ehmke. Ja. Chuck Berry? Sehr traurig. Chuck Berry von mir immer dafür bewundert, dass er mit einem so tief sitzenden Misstrauen gegen jede Art von Tourveranstalter, Impresario und sonstigen Zuhältern immer alleine mit seiner Gitarre gereist ist und sich die Musiker vor Ort zusammengesucht hat, die dann teilweise sogar seine Stücke kannten, weswegen er ein lausiger Konzertteilnehmer war, aber immer großartig war, wenn man ihn so zweckentfremdet und zu Jazztagen eingeladen hatte, wo zufällig gute Musiker rumliefen, die das dann aus dem Stand performen konnten. Also das ist eine große, teilweise nicht stattgefundene Weltkarriere, weil Chuck einfach am Ende des Abends die ganze Kohle bar auf seine Hand haben wollte. Und dann weißt du, wie schwarze Musiker in den 50er, 60er in Amerika behandelt wurden, dass sowas passiert. Ja, David Rockefeller, Martin McGuinness, früher IAA, dann Sinn Féin. Hm. Also so das Spektrum von Terrorismus bis konstruktiver Politiker. Ja. Christine Kaufmann. Hm. Dann der Mann, wo ich nie wusste, wie man ihn ausspricht, Jay Giles von der Band mit dem Centerfold. Jay Giles Band, glaube ich. Glaube ich, der eine. Aber Mel Sandak hat das für mich so entschieden. Michael Ballhaus, die Kameralegende. Hm. Jonathan Demme, der Regisseur. Hm. Dahlia Lavi, Dieter Thoma vom WDR 2 Mittagsmagazin. Ja, und das Berührende ist, wenn Oliver Thoma, seinen Sohn, beim Deutschlandradio moderiert, dann ist durch die Stimme ist Dieter Thoma immer wieder da. Hast du mit dem gearbeitet? Unter ihm gedient? Dieter Thoma war Chefredakteur Hörfunk, als ich Volontär war, ja. Und moderierte immer das Mittagsmagazin und war da eigentlich auch zusammen mit Klaus-Jürgen Haller die Stimme der Stimmen. Großartiger Journalist. Und ich glaube, dieses, was er zusammen mit Alfred Biolek gemacht hat, Kölner Treff hieß es ursprünglich auch, das war schon die Maximalspannweite, die eine gute Talkshow in Deutschland haben konnte. Dann Musiker der 90er Jahre, Robert Miles, Chris Cornell von Soundgarden. Dann die, ich merke schon, ist doch wieder keiner gestorben. Hm? Dann die beiden Rogers, die wir hatten. Ja. Letzte Woche, durch Zufall, als ich die Liste zusammengestellt habe, habe ich gelesen, Willi Fehrmann, Kinderbuchautor, hat mir die Nibelungensage nahegebracht. Hm. Also so nah, dass ich bis heute... Also besser das als den Maulwurf. Ja, Siegfried war der deutsche Achill, ne, mit dem Blatt auf dem Rücken. Ja. Ja. Dann große Freude bei allen Nachrichtensprechern. Zbigniew Brzezinski, der als letzten Move quasi nochmal eben einen Tweet über Donald Trump abgesetzt hat, der sehr grundsätzlich war und dann verstorben ist. Reicht's auch. Dann nochmal Musiker Greg Allman. Allman Brothers. Genau. Und es geht im Kopf sofort los. Und zu schlechter Letzt Manuel Noriega. Ja, das ist einer, der sie gesagt hat, bei der Diktatorenkonkurrenz bescheide ich mich und sage, lass das meine Schüler machen. Ja, dann sind wir am Ende dieser kleinen Sendung. Was machst du den Sommer über? Vielleicht so eine kleine Sendereihe im Fernsehen? Das wäre schön, dazu wird es aber leider nicht kommen, weil wir da kein ausreichendes Interesse beim beauftragenden Sender gefunden haben. Ja, schade, ich hätte gerne mit dir eine Sendung gemacht. Ja, absolut. Das ist ein, vielleicht müssen wir dann stattdessen Podcasts machen. Regelmäßig. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass dieses Wahljahr der Trost und die Belohnung für das Wahljahr 2013 wird, dass es spannend wird, dass politische Konzepte aneinander knallen, dass es tatsächlich einen alternativen, einen entgegengesetzten Machtvorschlag gibt, dass man eine politische Auswahl hat. Und dass dann alle sagen, jetzt wäre geil, so eine tägliche Sendung zu haben, die uns das alles nochmal... Genau. Es gibt Facebook Live. Wir können immer... Das könnten wir dann noch machen. Ja. Brauchen wir noch einen Sponsor. Aber wir sind ja auch bei Soundcloud, glaube ich, zu hören. Genau, bei Soundcloud unter Küpers Bushido. Ihr könnt uns bei iTunes folgen und auch bewerten. Wir freuen uns über positive Bewertungen vor allem. Du bist bei Facebook. Ja. Lucky und Fred sind bei Facebook. Pro Bono TV ist bei Facebook. Ja. Das ist deine kleine Produktionsfirma, die auch mir hin und wieder Arbeit und Geld zukommen lässt. Luckys hochinteressante Beiträge im Moment auf der Plattform Medien 360G beim MDR. Ich bin bei Twitter als Einheinser. Deine Firma ist bei Twitter als Pro Bono TV. Auch bei YouTube als Pro Bono TV. Boah, ja. Es war mir eine Ehre. Es war mir auch eine Ehre. Ich meine, wir sehen uns schon in 2-3 Wochen wieder zum nächsten Podcast. Genau. Vielleicht schaffen wir es diesmal auf die Medienseiten, weil wir sehr versteckt gesagt haben, dass ein Sender eine Sendereihe nicht haben wollte. Ich würde mich freuen, nicht, dass wir nächste Woche... Wir werden jedenfalls rausfinden, ob das irgendjemand bis zum Ende hört. Genau, wir werden rausfinden, ob das jemand bis zum Ende hört. Ansonsten wird wahrscheinlich Campino bei irgendeiner Preisverleihung wieder sagen, dass irgendein Sender eine Sendereihe mit ihm nicht machen wollte und dann wird es bei Spiegel Online stehen. Genau. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke dir, Lukas. Euch fürs Zuhören. Ja. Habt einen super Sommer, egal wann wir wiederkommen. Wir versuchen schnell wiederzukommen, aber der super Sommer ist ja jetzt schon da. Ja. Dafür könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal bei uns bedanken. Daumen hoch und den Podcast sehr, sehr gut finden. Ich finde, das reicht jetzt auch. Ja.